الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. وزن يشتنج بليب لتسيس بدأ أصدق من أبي بكر رضي الله عنه ما لا خير فيه. Also für die Brüder, die neu sind und sich nicht auskennen, was wir Samstag haben, wir haben das Buch Mawa'iz al-Sahaba. Mawa'iz al-Sahaba, die Aussagen oder die Ratschläge, oder Hikam, Weisheiten der Sahaba, die waren Allah alayhi. Wie ihr wisst, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala und Rasul alayhi salatu wa salam hat den Sahaban die Rechtleitung garantiert. Also die Sahaba sind gestorben mit was? Mit Rechtleitung. An erster Stelle Khulafa Rashidin, die ersten vier rechtgeleiteten Khalifen, Ridwanullahi alayhi. Und danach zum Beispiel die Ashara Mubashirina bil Jannah, die zehn, denen das Paradies versprochen worden ist, von den Sahaben. Und so weiter und so weiter. Und wenn wir sprechen über Mawa'id oder wenn wir sprechen über jemanden, über eine Person, die man sich als Qudwa und als Uswa nehmen sollte, dann sind die Sahaba Nummer eins. Willst du jemanden nachahmen? Willst du jemanden ähneln? Willst du wie jemand sein? Also dass du ihn als dein, wie sagt man, Qudwa, Vorbild, dass du ihn als dein Vorbild nimmst, dann sind das die Sahaba Nummer eins. Sahaba sind das beste Vorbild. Alle, die nach Sahaba kommen, alle Menschen, bis Yom al-Qiyamah, wenn ihr Leben dem Leben der Sahaba entspricht, dann kannst du sie als Qudwa nehmen. Wenn sie das nicht entspricht, kannst du sie nicht als Qudwa nehmen. Zum Beispiel, jetzt kommt jemand und sagt, Allah, mein großes Vorbild ist Mike Tyson. Aufgewachsen im Ghetto, ohne Eltern, dies, er hat sich durch das Leben gekämpft. Und aus ihm ist etwas geworden. Was ist aus ihm geworden? Ein Kafir. Wie kann Kafir dein Vorbild sein? Und wodurch hat er sich gekämpft? Was hat er gemacht? Irgendwas? Fi sabilillah? Nein, nichts. Jemand kommt und sagt, mein großes Vorbild ist Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ist dafür berühmt, dass er gegen Islam gekämpft hat. Kämpfer gegen Islam. Und du nimmst ihn als Vorbild. Jemand kommt und sagt, mein Vorbild ist Lenin. Oder mein Vorbild ist Adolf Hitler. Warum? Adolf Hitler hat Juden getötet. Adolf Hitler war ein Kafir, ein Psychopath, ein Tahut. Wie kannst du ihn als dein Vorbild nehmen? Aber wenn jemand kommt und sagt, ich nehme Khalid ibn Walid als mein Vorbild. Ich nehme Omar ibn Khattab als mein Vorbild. Ich nehme Mus'ab ibn Umair als mein Vorbild. Mein Vorbild ist Abu Huraira. Mein Vorbild ist Sa'd ibn Abi Waqqas. Mein Vorbild ist Abu Bakr radiallahu anhu. Und so weiter und so weiter. Dann hat dieser Mensch die Religion verstanden. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Auch, wir haben jetzt ein paar Namen der Kuffar am Anfang erwähnt. Erwähnen wir ein paar Ulema oder Shuyuch. Jemand kommt und sagt, mein Vorbild ist Hodja so und so. Mein Vorbild ist Imam oder Alim so und so. Aber wir gucken genau auf den Alim. Wie hat er sein Leben gestaltet? Ist sein Leben nach Koran und Sunna? Oder ist sein Leben nach Bid'ah oder irgendwelche Sachen, die er selbst erfunden hat? Oder hat sie von jemandem übernommen? Was sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah zum Beispiel über, ihr wisst, barakallahu fikum, bei den extremen Sufis gibt es die Al-Awliya. Awliya, Mehrzahl von was? Wali. Aywa. Die haben übernatürliche Kräfte, wie sie können fliegen, sie können übers Wasser gehen. Sie sehen den Propheten, alayhi salatu wassalam, jede Nacht im Traum und so weiter und so weiter. Jamadat, also Steine und Bäume, reden mit ihnen. Dass du sagst, unser Imam, unser Hodja, unser Wali, er kann in der Luft, er kann jede Nacht nach Mekka gehen, Umrah machen und wieder zurückkommen. Sufis glauben an so etwas. Extreme Sufis glauben an sowas. Kann das an den Menschen passieren? Übernatürliche Kräfte. Man guckt auf sein Leben. Gestaltet er sein Leben nach Koran und Sunna? dann nennen wir das, dass es eine Kerama ist. Eine Kerama von Allah. Wenn aber dieser Mensch nicht nach Koran und Sunna lebt, dann ist das was? Dann ist das nur ein Scharlatan. Ein Shaitan, ein Betrüger. Denn der verfluchte Iblis, denn der verfluchte Shaitan in seinen Angelegenheiten unterstützt. Zum Beispiel, wenn jemand David Copperfield sieht. Oder diesen einen, wie heißt dieser Satanist, der also von einem Hochhaus zu anderem in der Luft schwebt. Und die Leute beobachten das. Und können seine Tricks nicht durchschauen. Ein berühmter Christ irgendwas, er kann durchs Glas kommen und sowas. Wenn jemand sich das, Al-Muhim, wenn jemand sich so einen Kafir anschaut, es gibt zwei Sorten. Die einen, sie sagen, dafür gibt es bestimmt eine wissenschaftliche Erklärung. Sie beten ihr Verstand an. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, er ist etwas Besonderes, deswegen hat er auch besondere Kräfte. Besondere Mächte unterstützen ihn in dieser Angelegenheit. Was sagen wir als Muslime? Was sagen wir als Muslime? Egal was es ist, dieser Mann kann kein Vorbild für einen Muslim sein. Warum? Weil er nicht nach Koran und Sunna lebt. Das ist die Formel, die Regel. Lebt er nach Koran und Sunna, hat Allah subhanahu wa ta'ala in die Rechtleitung versprochen. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagt, Men aasha minkum, sollte jemand von euch länger leben als ich, er wird sehr große Uneinigkeiten, Meinungsverschiedenheiten sehen. Fa'alaykum bi sunnati. Was ist eure Pflicht? Haltet ihr euch an meine Sunna, an meine Praxis. Wa sunnat al-khulafai al-rashidin al-mahdiyin. Und haltet euch an die Praxis meiner rechtgeleiteten Khalifen. Khalas. Jetzt in unserer Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, subhanallah, die Gruppierungen, die Sekten. Wir haben ja, wie ihr wisst, barakallahu fikum, mittwochs haben wir den Vortrag, die Eigenschaften von Ahli Sunnah wal Jama'a. Sunna. Wie nennen die Kuffar uns? Sunniten. Es gibt zwei, Sunniten und Schiiten. Und Sunniten sind alle, die nicht Schiiten sind. Schwachsinn, Blödsinn. Versteht ihr das, Barit? Wenn wir sagen Sunna, Ahli Sunna wal Jama'a. Inshallah, jeder, der will wissen, was Sunna ist, und was sind die Eigenschaften von Sunna, soll, kann inshallah am Mittwoch kommen und bei diesen Vorträgen dabei sein. Wo sind wir stehen geblieben? Bei dem Hadith. Der Professor immer sagt, Aleikum bis Sunnati, haltet euch an meine Sunna und an die Sunna meiner rechtgeleiteten Kalifen, an ihre Praxis. Wir werden inshallah in unserer Zeit, und Allah beschreibt das, jede Sekte, jede Gruppierung sagt, Mashallah, Tariqa so, Tariqa Fulaniye, Tariqa, welcher Tariqat bist du? Wir sind Tariqat so und so. Was für eine Tariqat? Und du? Wir sind Tariqat so und so. Wir sind Abdul Baki Tariqa, wir sind Abdul Qadir Tariqa, wir sind Al-Rafa'iyya, wir sind, was weiß ich, diese Sekte. Was? Was ist mit den Sahaben? Was ist mit der Sunna des Propheten, alayhi salatu wassalam? Was hat Allah subhanahu wa ta'ala über das gesagt, worüber du jetzt sprichst? Abdul Baki, Abdul Qadir, Rafa'i und was weiß ich, Qadianiye und so weiter und so weiter. Wir haben über die Sekten gesprochen. Was? Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jede Sekte, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, jede Sekte, jede Gruppierung ist froh über das, was sie bei sich hat. Wie sie froh, was sie bei sich hat. Wir sind froh, wir sind, mashallah, wir sind. Was seid ihr? Wenn eure Religion, wenn euer Manhaj, wenn euer Weg nicht der Sunna des Propheten alayhi salatu wassalam entspricht und dem Manhaj, dem Programm der Sahaba ridwanullahi alayhim, dann heißt euer Weg Dalalum Mubin, der klare irre Weg Richtung Jahannam. Der Prophet alayhi salatu wassalam hat einen Strich gezeichnet im Sand und dann hat er von diesem Strich kleinere Striche auf den Seiten gezeichnet. Dann hat er gesagt, das ist Siratullah al-Mustaqim. Das ist der gerade Weg Allahs subhanahu wa ta'ala. Der gerade Weg. Und diese kleinen Wege sind was? Sind Wege, die von diesem Weg, von Allahs Weg, Siratul Mustaqim, abbringen. Die Menschen abbringen. Auf jeden dieser Wege, auf jeden dieser Türen, steht der Shaitan und ruft die Menschen zu sich. Versteht ihr das, barakallahu fikum? Und unsere Pflicht ist, Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ati wa Dalal. Die Leute der Irregang, die Leute, die über Allah lügen und über seinen Propheten, die Sachen erfinden. Ja, bei uns in Tschetschenien ist es üblich, dass wir so und so machen. Ja, bei uns in Bosnien ist der Islam anders. Ja, bei uns und in Türkei, wir haben unseren türkischen Islam. Ja, bei uns in Ägypten haben wir alles Batil, wird durchgestrichen. Der Islam ist das, was der Prophet gemacht hat und was die Sahaba gemacht haben. Das ist Islam. Ist Islamu lillah, Ergebenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Alles andere ist Dalal Mubin. Ja? Deswegen, wie ist es möglich, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieser islamischen Umma befehlt? Er befehlt. Ja? Was befehlt Allah subhanahu wa ta'ala? Der islamischen Umma. In diesem Bezug also auf verschiedene Gruppierungen und jeder interpretiert die Religion, ja? Seiner Nationalität oder seinem Verstand entsprechend. Ja? وَلَا تَفَرَّكُوا, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? وَلَا تَفَرَّكُوا, und teilt euch nicht in Gruppierungen. Ja? وَلَا تَفَرَّكُوا, dass ihr euch, ja? وَذْكُرُوا نِيَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, und erinnert euch an die Gnade Gottes euch gegenüber. Ja? إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, als ihr Feinde wart. Ja? فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, danach hat Allah gemacht, dass eure Herzen sich verbinden, dass sie wie ein Herz werden. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, und ihr wurdet durch Allahs Gnade und Güte, ihr wurdet Brüder. Was waren die Sahaba vor dem Islam? Die waren Feinde. Al-Aus und Hazraj und die Qurayshiten in Mekka, durch die verschiedenen Clans. Was haben sie gemacht? Haben sich gegenseitig abgeschlachtet mit Schwertern. Dann kam Islam und sie wurden unter La ilaha illallah, vereinigt, barakallahu fikum. Ja? Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yajma'u Allahu hadhihi umma ala dalal. Allah wird niemals erlauben, dass sich diese Umma einig wird auf dem irren Weg, auf dem falschen Weg. Deswegen, wenn wir drei Gruppierungen haben, 20 Tariqat, wir haben 15 Sekten, bedeutet das, alle diese Sekten sind, mashallah, auf dem richtigen Weg? Ja? Nein, wallah. Eine dieser Sekte, eine dieser Gruppierungen ist auf dem geraden Weg. Alle anderen sind in Jahannam. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَيَازَمْ بِاللَّهِ. Deswegen, wie willst du erfahren, was der gerade Weg ist? Wie? Die Sunna des Propheten. عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ, haltet ihr euch an meine Praxis, an meine Sunna. Egal, was die Leute sagen. Die werden dich, egal wo du hingehst. Sobald du beginnst zu sagen, Sunnatu Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? مَنْ يُتِئِ Men yuti ir Rasule fakat ata Allah. Derjenige, der dem Propheten gehorcht, der gehorcht. Gehorcht auch Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Aber die Leute kennen den Propheten überhaupt nicht. Ja? Ein Jahil im wahrsten Sinne des Wortes, er kann dir stundenlang über seinem Hodja erzählen. Oder über seinen Imam aus seiner Sekte. Ja? Stundenlang kann er dir aufzählen seine Weisheiten. Und er war dort und hat mit einem Löwen gekämpft. Und keine Ahnung, er ist vom Berg gekommen, Schnee war auf seinen Schultern, obwohl es heiß war. Irgend Blödsinn, ja, was der menschliche Verstand nicht akzeptieren kann. Außer du bist geistesgestört. Ja. Aber wenn du ihn fragst, was war die Praxis des Propheten diesbezüglich? Was war die Sunna des Propheten? Also, er hat keine Ahnung. Er kann dir nichts sagen über die, weil er den Propheten nicht kennt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist awla, ja, Nummer eins, dass du ihn kennst. Nummer eins, dass du ihn kennenlernst. Ja? Weil wenn Allah sagt Allah subhanahu wa ta'ala über deinen Sheikh oder über den Imam, über deinen Hodja, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben deinen Hodja geschickt, rahmeten lil alamin. Nein, wallah. Sondern fitneten lek. Der ist deine Prüfung, dieser Hodja. Er ruft dich und du kannst nicht diesen Fesseln nicht, du kannst denen nicht entkommen. Weil er hat dich in seinen Fängen sozusagen. Ja? Aber über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dich haben wir als Gnade zu allen Menschen geschickt, zu allen Geschöpfen, als Gnade. Aber über den Hodja gibt es so etwas nicht. Ja? Deswegen, ja, wenn du wissen willst, wer auf dem geraden Weg ist, vergleiche seine Taten mit der Sunna des Propheten alaihi salatu wasalam und mit der Praxis der Sahaba. Ja? Wenn sie nicht entsprechen, ja, wenn sie nicht gleich sind, dann musst du die Taten deines Hodjas und deines Imams und deines Vorbildes in Müll werfen. Ja. Deswegen sagt Imam Malik, rahimahullah ta'ala, wenn jemand von euch jemanden als Vorbild nehmen möchte, dann sollte er jemanden als Vorbild nehmen, der schon gestorben ist. Ja. Für ihn gibt es keine Möglichkeit, dass er in die Irre geht. Er ist schon gestorben. Ja. Imam Ebu Hanife ist schon gestorben. Kann Ebu Hanife sich ändern? Er kann nicht, ist schon tot. Ja? Imam Ahmed ist schon gestorben. Er kann sich nicht ändern. Imam Sheikhul Islam ibn Taymiyyah. Die Sahaba allgemein. Ja? Die können sich nicht. Aber dein Hodja, der jetzt lebt, dein Imam, ja? Wenn seine Sunna, wenn seine Praxis nicht der Sunna des Propheten entspricht, ja? Eines Tages wird er in die Irre gehen. Ja? Eines Tages könnte er den Verstand verlieren und du wirst den Verstand mit ihm verlieren müssen. Ja? Sonst wird man dich aus deiner Sekte rausschmeißen. Ja? Die werden sagen, du bist ein Wahhabi. Du kannst nicht mehr hierher kommen. Außer du fuchtelst mit uns eine Stunde lang mit dem Kopf, bis du tot umfällst. Ja? Oder du schlägst dich mit den Peitschen auf den Rücken, wie das kranke Leute machen. Oder du, was weiß ich, was die alles machen. La haula wa la quwwata illa billah. Dass wir wieder zurück inshallah kommen zu den Aussagen von Abu Bakr, radiallahu anhu, der Beste in der Geschichte der Menschheit, na? Oder in der Geschichte der islamischen Umma, Abu Bakr, radiallahu anhu, As-Siddiq, der Erste, der Islam angenommen hat, na? Und der Prophet hat ihn As-Siddiq genannt. Na? Abu Bakr, radiallahu anhu, der beste Mensch nach Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Wir sind stehen geblieben bei seiner Khutbah, wo er sagt, لا خير في قول لا يراد به وجه الله تعالى. Aussagen, mit denen man nicht Allahs Zufriedenheit subhanahu wa ta'ala gewinnen möchte, erreichen möchte, es gibt kein Khair in diesen Aussagen. Jemand kommt und redet eine Stunde, eine halbe Stunde, redet tagelang. Er will damit nicht Allahs Zufriedenheit. Er will durch diese Aussage nicht Allah näher kommen. Er will nicht Allahs Gesicht, wajhullah, will er nicht, er will Dunya oder was weiß ich, dass die Leute sagen, er wäre klug oder ein guter Redner und so weiter und so weiter. La khayra fi kalami. Das, was er sagt, da steckt nichts Gutes. Ja, du kannst es gleich mit Null dividieren oder multiplizieren oder wie auch immer. Ja. Wa la khayra fi malin la yunfaqu fi sabilillah. Und es gibt keinen Khair im Vermögen, dass man nicht fi sabilillah spendet. Ja? Jemand, der viel Geld hat, das ist nicht alles nutzlos, wenn es nicht fi sabilillah gespendet wird. Und ihr wisst, was bedeutet fi sabili Allah, tabaraka wa ta'ala. Aywa. Wa la khayra fi man yaglibu jahluhu hilmahu. Und es steckt nichts Gutes in jemanden, dessen Unwissenheit größer ist als sein sein Hilm, seine Gefühle oder sein Wissen. Sein Jahl ist viel größer als sein Ilm oder sein Verstand. Er ist so ein großer Jahil, dass er auch bei klaren Beweisen, er kennt sich nicht aus. Du kommst und sagst, ja Habibi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat so und so und so gesagt, was ist mit dir? Er ist so ein Jahil, er kann mit diesem Ilm, was du ihm jetzt gerade präsentiert hast, er kann damit nichts anfangen. Komm zu einem Jahil und sag ihm, der Prophet alaihi salatu wasallam, das ist nur ein Beispiel, barakallahu fikum. Oder nennt ihr mir ein Beispiel. Aus der Sunna des Propheten alaihi salatu wasallam. Einer seiner Befehle oder Aussagen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat etwas gesagt. Was? Ja? Imam Ahmed konnte Millionen Hadith auswendig. Imam Ahmed. Es? Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Mir wurde befohlen, dass ich gegen die Menschheit kämpfe, bis sie nicht bezeugen, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Ja? Du kommst jetzt mit dieser Aussage zu einem Jahil. Kann er irgendwas damit anfangen? Das ist Ilm. Er kann damit nichts anfangen. Nix. In so einem Mann steckt nichts Gutes. Sein Jahl ist so groß. Aber jemand, der Ilm hat, oder sein Ilm ist kein Alim. Aber sein Wissen ist größer als sein Jahl. Oder besser gesagt, sein Wissen und sein Verstand ist stärker als seine Gefühle. Sein Wissen und sein Verstand sind stärker als seine Gefühle. Könnt ihr euch erinnern, voriges Mal haben wir ein Beispiel erwähnt. Ja? Du siehst jetzt einen Kafir, einen Junkie, er kommt zu dir und bettelt, er will 5 Euro. Ja? Und es löst in dir etwas aus, du siehst ihn, das Elend in ihm. Ja? Elend, ein Fakir, ein Miskin, ja? Ein Niemand. Und es löst in dir was? Diese Gefühle der Rahme, der Gnade und Barmherzigkeit. Aber dein Verstand sagt dir, und deine Dien sagt dir, du darfst ihm diese 5 Euro nicht geben. Du darfst ihm diese 5 Euro nicht geben. Jetzt, Wirst du mit deinem Verstand und mit deinem Ilm handeln? Oder wirst du mit deinen Gefühlen handeln? Du sagst, ja Allah, ich gebe ihm 5 Euro und er kauft sich weiter Alkohol oder Drogen oder was auch immer. Ja? Du sagst, nein, ich gebe ihm das nicht. Keine Chance. Warum? Weil mein Verstand ist stärker als mein Israel und er tut mir leid. Ja? Wie er da herum, wie ein Zombie herumrennt auf dem Bahnhof. Na, aber mein Verstand ist stärker. Ich gebe ihm nichts. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ und hilft euch nicht gegenseitig in Sünde und Feindseligkeit. Wenn du ihm 5 Euro gibst, einem Junkie, du hast ihm geholfen in Sünde und bist was? Ja? Bist mit dabei. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Auf der anderen Seite, du hast mit einem Muslim Probleme. Ein Muslim, hast mit ihm gestritten, ein Bruder, hast mit ihm gestritten. Ja? Halas, du bist auf ihn böse, hat dich böse gemacht, bla bla bla, hin und her. Ja, eines Tages kommt, er braucht deine Hilfe. Er braucht deine Hilfe. Was machst du mit deinen Gefühlen? Sagst du, Wallah, er hat mich so gekränkt, ich werde ihm nicht helfen, dies, das, bla bla bla. Oder willst du mit deinem Verstand, dein Verstand ist stärker als deine Gefühle und sagst, Halas, das ist, aber mein Verstand, ja, sagt mir, und mein Ilm befehlt mir, Allah subhanahu wa ta'ala befehlt mir, dass ich was? Dass ich einem Muslim beistehe und dass ich ihm helfe. Ja? Verstehst du mich? Ich bin böse auf dich. Ich bin böse auf dich. Das sind Gefühle. Du hast mich böse gemacht. Du hast mich verletzt oder wie auch immer. Ja? Auf der anderen Seite haben wir Ilm, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man nefese an mu'minin kerbeten min kurabi dunya, nefese allahu anhu kurbeten min kurabi yawmil qiyamah. Wer von einem Mu'min eine Sorge oder ein Erschwernis in dieser Dunya entfernt, wird Allah subhanahu wa ta'ala eine Sorge oder ein Erschwernis von den Erschwernissen oder den Problemen in Yawmul Qiyamah entfernen. Ja? Und du sagst, ja, ich bin böse auf ihn, aber mein Ilm ist stärker als meine Gefühle. Ich lasse mich doch nicht, dass ich sage, er hat mich verletzt, ich will ihm nicht helfen. Und da hörst du die ganze Zeit Hadithe vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ah. Ja, man khadala mu'minin, man khadala mu'minan fi mawtinin, wa huwa qadirun ala nasri, khadalahu Allahu yawman yuhibbu an yunsara fi. Wer einen Mu'min im Stich lässt, ja? Wer einen Muslim, einen Mu'min im Stich lässt, er aber die Möglichkeit hat, ihm zu helfen, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn an dem Tag im Stich lassen, an dem er es liebend gern, ja, er hätte es gern, dass man ihm hilft. Allah wird dich im Stich lassen. Du hast einen Mu'min im Stich gelassen, hättest ihn aber helfen können. Ja? Und die ganze Zeit hörst du diese Hadithe hier. Ja, dann kommt die Ayat aus dem Koran. Ja? Innama al-mu'minuna ikhwa, die Gläubigen sind Brüder. Allah hat die Muslime zu Brüdern gemacht. Du kannst nicht sagen, du bist nicht mehr mein Bruder. Allah sagt, wir sind Brüder. Kann man diese Brüderlichkeit auflösen? Wer ist derjenige, der sie auflösen kann? Kufr natürlich. Einer von den beiden wird Kafir. Hört auf zu beten. Verleugnet Ahkam des Korans, ja, oder irgendein Gesetz des Islams. Zum Beispiel, dass er sagt, ja, Alkohol ist halal und nicht haram. Ja, oder er stellt sich auf die Seite der Kuffar im Kampf gegen Muslime. Dann sind wir keine Brüder mehr. Alas, jetzt schauen wir aufeinander durch das... Alas, du bist nicht mehr mein Bruder. Ja, aber wir haben gleiche Familienname, wir haben gleiche Eltern. Nein, nein, nein. Sobald du dich auf die Seite der Kuffar gestellt hast, Zielfernrohr. Das war's. Gegen wen haben die Sahaba gekämpft? Im Uhud und im Badr. Gegen ihre Verwandten. Die wollten für Kuffar kämpfen, für Schirk, für Götzen, ja, für den Teufel. Die müssten gegen ihre eigenen Familien kämpfen. Subhanallah. Abdurrahman, der Sohn von Abu Bakr. Ja, wisst ihr, dass Abu Bakr, ja, einige Male, ja, hat er ihn gesucht in dem ganzen Kampf, ja, an einem Schlachtfeld. Sohn von Abu Bakr, ja, ist gekommen, gegen Rasulullah s.a.w. zu kämpfen. Abu Bakr sucht ihn die ganze Zeit und er entkommt ihm immer wieder. Ja, denkt sie, Abu Bakr würde zögern, ihn zu töten? Ja, der Prophet s.a.w. hat das gesehen und hat Abu Bakr also davon abgeraten. Später hat der Sahabi also Islam angenommen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aber die Sahaba haben nicht gezögert. Ja? Halas, kämpfst du gegen Islam, kämpfst gegen mich. Wir können keine Brüder mehr sein, keine Verwandten, keine Freunde, gar nichts. Ja? Halas, das war's. kommen wir wieder inshallah ta'ala zum Thema. Wala khayra fi man yakhafu fi Allahi lawma la'im. Und es steckt nichts Gutes in jemanden, der, wenn es sich um Allah handelt, er fürchtet den Tadel der Menschen. Ja? Wenn es sich um Allah geht, du fürchtest Leute, du fürchtest Menschen. Ja? Du hast Angst, dass die Leute nicht sagen, oh, er ist ein Extremist, er ist ein Terrorist, er ist ein dies, er ist ein das, er ist ein Fundamentalist, er ist ein... Ja? Du hast Angst, dass die Leute das sagen. Deswegen praktizierst du Islam nicht. In so einer Person steckt nichts Gutes. Ja? Ein Muslim. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ. Über wen sagt das Allah subhanahu wa ta'ala? Kennt jemand diese Aya? وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ. Wer ist das? يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Und was machen sie? وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ. Sie fürchten sich, wenn es sich um Allah handelt. فِي اللَّهِ. Sie fürchten sich nicht vor den Zungen und den Händen der Menschen. Ja? Die Leute werden uns verfolgen, die werden uns abhören, die werden uns verhaften, die werden uns einsperren, die werden uns töten, die werden uns kreuzigen. Ja? Sie werden uns aufhängen, sie werden uns die Haut schälen. Die Kuffar machen das mit den Muslimen. Nur damit das klar ist. Ja? Wenn jemand Lust hat, er kann zum Beispiel die bulgarische Geschichte nehmen. Die Geschichte von Bulgarien. Nimmst die Geschichte von Rumänien. Wisst ihr, wie viele Köpfe von den Türken wurden aufgespießt? Es gab Felder. Feld, keine Bäume. Feld. Soweit das Auge reicht, alles Köpfe mit von türkische Köpfe. Mit Bart und mit Turban drauf. Was? Das machen Kuffar. In Rumänien, in Bulgarien. Und Serbien wollen wir gar nicht reden. Von Russland. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ich will euch nicht erschrecken. Ja. Ich will nicht sagen, die Kuffar werden euch die Köpfe aufspießen, ja, wenn ihr euch an Islam haltet. Ja. Aber jeder wird eine Prüfung entsprechend seinem Iman bekommen. Ja. Wenn das den Sahabern passiert ist, wenn das die Sahaba, die Besten, die Freunde des Propheten, Islam, ja? Was ist mit Khubayb passiert? Khubayb bin Adi. Die Muschikin haben ihn gefangen und haben ihn auf eine Dattelpalme, ja, gekreuzigt. Ja? Haben ihn gekreuzigt, wird in unserer Sprache gesagt. Ja? Yusleb, manche sagen, kommt von Salib. Aber das kommt nicht von Salib, Kreuz, sondern Yusleb kommt von Sulb. Und Sulb ist das Rückgrat, Kreuz. Ja? Ja, er wird so, also gerade mit dem Körper, wird er auf einen Palmenbaum gefesselt. Dann haben sich Muschikin gesammelt um ihn. Khubayb bin Adi. Und haben begonnen, auf ihn einzustechen. Ja, Kinder sind gekommen mit Messer, haben ihn gestochen, mit Speere, haben ihn... Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und dann hat er gesagt, Allahumma alayka bi Quraysh. O Allah, ich rufe dich gegen die Quraysh. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقادر منهم احدا. Abu Sufyan sagt, als er das gesagt hat, wallahi, wir waren überzeugt, dass das, was er sagt, dass das Hak ist. Abu Sufyan war Muschrik, Kafir, Führer der Muschrikin in Mekka. Die Kuffar haben ihre Kinder so runtergedrückt auf den Boden. Die haben geglaubt, wenn Allahs Strafe kommt, sie wird uns so wie wegfegen, wie ein Wind so. Die haben ihre Kinder so runtergedrückt, dass das nicht mit den Kindern passiert. So heftig waren die Worte von Khubayb bin Adi. Irgendeiner der Muschrikin konnte das nicht mehr mit ansehen, wie sie das ist gekommen und hat ihn einen Stich verpasst und hat mit ihm was vorbei. Radiallahu anhu. Ihr kennt sicher die Geschichte von dem Sheikh Abu Bakr al-Nabulsi. Abu Bakr al-Nabulsi war einer der größten Ulema seiner Zeit. Von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Die Fatimiden, könnt ihr ein bisschen recherchieren. Die Fatimiden sind eine schiitische Sekte der Batinie. Die schlimmsten Kuffar, die es in Dunya gibt. Die schlimmsten Schia, schlimmer als Juden und Christen. Die schlimmsten Kuffar, die es gibt, sind die Fatimiden. Das sind diejenigen, gegen die Salahuddin Ayyubi gekämpft hat. Zuerst hat er mit ihnen gekämpft, dann hat er gegen die Salibion, die Kreuzritter gekämpft. Briten und Franzosen und Deutsche und die ganzen Wikinger, die gekommen sind von Europa nach Jerusalem. Ja? Salahuddin Ayyubi hat Jerusalem befreit von den Kuffar. Ja? Aber vorher musste er mit den Fatimiten, ja, mit den Fatimien, mit den Batinien in Ägypten, er musste sie erledigen. Al-Muhim, die haben diesen Abu Bakr al-Nabulsi gefangen, ja, haben ihn gebracht zu ihrem Herr, zu ihrem Führer, Herrscher, haben gesagt, wir haben gehört, du hast gesagt, wer 10 Pfeile hat in seinem, also dieser Köcher, wo man seine Pfeile drin hat. Ja. Wenn man 10 hat, ja, soll 9 auf die Salibion schießen, auf die French, auf die Franken, ja, auf die Kreuzritter, Kreuzzügler. 9 soll er auf die schießen und eine schießt auf die Fatimiten. Er sagt, nein, das habe ich nicht gesagt. Und die Fatimier, die Mushrikin, sie freuen sich jetzt, die glauben, er sagt, nein, das habe ich nicht gesagt. Er hat gesagt, 9 soll er auf euch werfen und eine auf die French. Sogar die letzte soll er auch auf euch werfen. Alle 10 auf Fatimier, auf die Mushrikin. Und die, wisst ihr, die Aleviten, ja? Die Aleviten, Barakallahu fikum, die Armee von wem? Von Bashar al-Assad, ja? Das sind Nachkommen von Fatimiyya. Ja? Gleiche Akida, gleicher Kufr. Ja, verstehst du mich, Barakallahu fikum? In Syrien ist kein Brüderkrieg. Syrer kämpfen, das sind Turkmenen, das sind Kurden, das sind Araber. Nein, wallah. Krieg gegen Islam, gegen Kufr. Islam gegen Tauhid, gegen Schirk. Muslime gegen Kuffar. Ja? Ahli Sunna gegen Rafida, gegen Mushrikin. Ja? Al-Muhim. Wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Er hat gesagt, nein, wallah, alle 10 soll er auf euch werfen. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben ihn genommen, ja, haben einen Juden bezahlt, irgendein Sklave, ein Arbeiter, dass er ihn lebendig die Haut vom Körper runterschält. Ja. Und die haben, er hat begonnen, ihn die Haut lebendig vom Leib runter. Nicht einmal den Europäern, subhanallah, ja, fällt so etwas ein, subhanallah. Das ist so etwas foltern. Okay, die Kommunisten sind da ein bisschen. Ja. Allahu musta'an. Und er hat nicht aufgehört. Was hat er immer gesagt? Ja? Und all das, eine Ayah hat er zitiert, und all das hat Allah vorherbestimmt. Alles ist präzise vorherbestimmt worden. Ja? Halas. Allah hat alles vorherbestimmt. Allahs Wille, subhanahu wa ta'ala. Ja? Sogar diesen Juden hat er leid getan und hat ihn einen Stich verpasst. Und er konnte das nicht mehr. Er konnte das nicht machen, subhanallah. Ja? Aber die Schia können das machen. Ja? Wer wissen will, wer die Schia sind, der soll ein bisschen nachschauen, was sie mit Muslimen machen. In Syrien, in Irak, ja? In Iran, in Libanon. Ja? Und wenn jemand zu euch sagt, Schia sind unsere Brüder, dann wisst ihr, dass er Kafir ist. Wenn jemand zu euch sagt, Schiiten, Iraner, ja? Und irakische Schiiten, und die syrischen Schiiten, ja, und die libanesischen Schiiten, wenn jemand zu euch sagt, das sind unsere Brüder, dann weißt du, dass der ein Kafir ist, ein Munafiq, ein Heuchler. Ja? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inshallah ta'ala, unsere Zeit geht heute ziemlich schnell. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nächste Khutbah von Abu Bakr radiallahu anhu. Ja. Sagte Abu Bakr radiallahu anhu bei einer seiner Khutab, Freitags Predigten, sagte er: Usikum billahi li fakrikum wa faqatikum an tattaku. Ich rate euch, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich fürchtet. Im Wohlstand oder im Armut fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala immer. Im Wohlstand oder in Armut. Manchmal ist Wohlstand eine Prüfung und manchmal ist Armut eine Prüfung. Ja? Man kann nicht immer sagen, subhanallah, Allah hat ihn geprüft, er ist so arm und sowas. Allah testet seinen Sabur und seine... subhanallah, kann es nicht sein, dass Allah ihn mit seinem Reichtum auch prüft? Weil wir فَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ أَمَلَ. Ja? Allah testet euch, wer besser handeln wird, wer richtig handeln wird. Ja? Nicht jedes Mal ist Armut eine Prüfung. Manchmal ist auch Reichtum Prüfung, Barakallahu fikum. Ja? وأن تثنوا عليه بما هو أهله und dass sie ihn lobt oder lob preist so wie ihm das gebührt subhanahu wa ta'ala. Ja, wie ist es möglich, dass jemand sagt, ja, ich glaube an Allah, aber er macht nie Dhikr, er erwähnt nie Allah subhanahu wa ta'ala, er gedenkt nie Allah, seinen Herrn, der ihn erschaffen hat, tabaraka wa ta'ala. Ja, er gedenkt nie an Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mu'min, ja, er steht auf mit den Worten Allah, ja, und er geht schlafen mit den Worten Allah. Und sein Tagesablauf ist mit dem Namen Gottes, der Baraka wa ta'ala. Das sind die Eigenschaften von Mu'minin. Ha? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah, Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Also in der Früh steht er auf mit Bismillah, schlafen geht er mit Bismillah. Den ganzen Tag. Ha? Der so etwas nicht macht, ha? Er erinnert nur selten erwähnt der Namen Gottes, der Baraka wa ta'ala. Das ist Eigenschaft von wem? Von Munafikin? Von Munafikin. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Munafikin? وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Und sie erwähnen Allah fast überhaupt nicht, außer nur wenig. Sie erwähnen Allah وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Sie erwähnen Allah nicht. Sie gedenken Allah nicht, außer ganz wenig. Außer ganz wenig. وَأَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا Und bittet ihn um Vergebung, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist der viel verzeiht und vergibt. Er vergibt alles, aslan. Aslan ist, dass Allah alles verzeiht, wenn du ihn drum bittest. Deswegen, wenn jemand einen Schritt nach vorne machen will, er hat eingesehen, dass sein Leben, Jahre sind vergangen. Sinnlos, wallahi al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ Darf man das sagen? Man darf es nicht sagen nach dem Koran lesen. Du liest eine Seite und sagst صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ Wisst ihr, was die Mushrikin von den Rafida eingeführt haben? Sie sagen صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَزِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَزِيمُ Es gibt ja diese Sekte von den Shia, sie sagen Ali ist Gott. Ali ist Gott. Und sie sagen, Sadakallahu al-Ali al-Azim. Aywa, Ali al-Azim. Ali, der Mächtige, der Große, der Prächtige, der Starke. La'anahumullah. Möge Allah sie vernichten und verfluchen, diese Schia. Allahu Akbar. Aywa. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Esch? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ich habe die Menschen und die Djinn nur aus einem Grund erschaffen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was? Dass sie mich anbeten, dass sie mir Ibadah machen. Du hast es begriffen. Du hast Allah nicht angebetet. Jahre sind vergangen. Du hast deine Zeit verschwendet. Aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gibt jedem die Chance. Der Baraka wa ta'ala. Erster Schritt ist Istighfar. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bittet Allah um Vergebung, weil er ist wahrlich der viel verzeiht. Ghaffar oder Ghaffur, der verzeiht. Innahu kana ghaffara, er ist wahrlich der verzeiht. Yursilu samaa alaykum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aywa, dann sagt Abu Bakr, i'lamu annakum ma akhlastum lillahi azza wa jalla. فَرَبَّكُمْ أَطَعْتُمْ وَحَقَّكُمْ هَفِذْتُمْ Und wisst, ihr sollt wissen, sagt Abu Bakr, wen spricht an? Die Sahaba und einige der Tabi'in. Er sagt, einige also Muslime, die Sahaba gesehen haben, aber nicht den Propheten, a.s.w. Abu Bakr sagt ihnen, ihr sollt wissen, ihr wart nicht immer ehrlich zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sich gehört. فَرَبَّكُمْ أَطَعْتُمْ Und habt ihn durch diese Ehrlichkeit gedient, ihr wart ihm gehorsam, وَحَقَّكُمْ هَفِذْتُمْ Und habt auch auf eure Pflichten geachtet. Haq in diesem Sinn bedeutet was? Pflicht. Ihr sollt es wissen. Und wallahi, als würde Abu Bakr radiallahu anhu uns das sagen. Nahnu. Und das sollten wir uns wallahi, wenn wir ehrlich sind, sollten wir uns gegenseitig sagen. Das sollten wir uns gegenseitig sagen, dass wir sagen, wallahi, Shabab, wir sind nicht ehrlich mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sind nicht immer ehrlich mit Allah subhanahu wa ta'ala. wir tun nicht Allah ehrlich gehorchen, wie es sich gehört. Ja? Und wir achten nicht auf unsere Pflichten, wie es sich gehört. Wir vernachlässigen viele Sachen, viele unsere Verpflichtungen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben mit Allah subhanahu wa ta'ala ein Abkommen. Ja? Mithaq, ein Abkommen. Wir haben mit Allah subhanahu wa ta'ala einen Vertrag unterschrieben. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, also, als Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu den Menschen, zu den Seelen der Menschen, Alastu bi Rabbikum? Qalu bala. Allah sagte zu den Seelen der Menschen, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, wahrlich, das bist du, bala. Ja? Bei uns zum Beispiel, früher war es üblich, dass bei solchen Veranstaltungen und so weiter, ja, der Hodja kommt zu dir und sagt, seit wann bist du Türke? Ja, weil Muslime bei uns nennt man Türken, ja, in Ex-Jugoslawien. Ja. Und der Hodja, Türke ist Synonym für Islam. Okay? Das könnte man schon sagen in den Zeiten des islamischen Khalifats, aber in unserer Zeit nicht mehr. Weil es gibt viele Türken, die Kuffar sind. Ja? Und die Türken sollen bezeugen, ob das so ist oder nicht. Die türkischen Brüder. Gibt es Türken, die Kuffar sind? Schlimmer als Juden und Christen? Mehr als genug. Ja? Die Türken sollen sprechen, inshallah, und nicht ich. Ja? Al-Muhim, Türke war schon ein Synonym für Islam in dem islamischen Khalifat. Im islamischen Staat. Der Hodja fragt dich, seit wann bist du Türke? Und du sagst, seit Qalu Bela. Seit dem Moment, Qalu Bela, als die Seelen zu Allah sagten, wir sind bestimmt deine, also du bist bestimmt unser Herr. Subhanahu wa ta'ala. Seit wann bist du Türke? Seit Qalu Bela. Sie erwähnen also dieses Qalu Bela, erwähnen sie in arabischer Sprache aus dem Koran. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum. Ja, wir haben zugegeben, dass Allah unser Herr ist. Okay? Ich rede von uns, wir Muslime. Ich rede von den Kuffar. Ja? Sie haben auch zugegeben. Wenn sie es vergessen haben, das ist ihr Problem. Ja? Das ist ihr Problem, Wallahi. Und Yawm al-Qiyamah werden sie was? Wenn diese Da'wah, ja, wenn der Ruf des Islams zu ihnen gekommen ist und sie ihn nicht akzeptieren, dann werden sie sicher in Jahannam brennen. Ja? Wir sagen nicht, wie die Christen zum Beispiel, alle Christen, ja, haben eins gemeinsam. Und welche Sache ist das? Dass das Kind, das nicht getauft worden ist, es kommt in Jahannam. Allahs, wenn ein Kind nicht getauft wird, kommt es in Jahannam. Alle Christen haben das gemeinsam. Ja? Und die dürfen das sagen. Wenn jemand nicht getauft wird, als Baby, Wasser ein bisschen, Domino, Patre, was weiß ich was, ja? Wenn du nicht getauft wirst, kommst du in Jahannam. Aber wenn du sagst, wer nicht La ilaha illallah, Muhammad und Rasulullah bezeugt mit Herzen, er kommt sicher in Jahannam, dann bist du ein Extremist. Die sind nicht Extremisten, obwohl das viel krank, das ist krank. Ein Baby stirbt. Zum Beispiel jetzt in den Krankenhäusern gibt es, wie sagt man das, eine Nottaufe. Ja? Ein Baby ist krank, es könnte jeden Moment sterben, sofort kommt der Mann in Schwarz. Ja Allah, wenn er stirbt, dann stirbt er als ein Gläubiger. Er stirbt als Gläubiger und kommt ins Paradies. Aber im Islam ist es nicht so. Wenn ein Baby von Kuffar, ein jüdisches Baby oder ein christliches Baby stirbt, oder ein Baby irgendwo in Indien oder was weiß ich, in China, sagen wir, dieses Baby kommt in Jahannam? Nein, sagen wir nicht. Sondern wir sagen, Allahu A'lam. Allahu Tabarik wa Ta'ala A'lam. Was mit diesem Kind passiert. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? In dieser Welt, in dieser weltlichen Ahkam, sagen wir, das ist ein Kind der Kuffar. Allahs, und er wird in Grabstätte von Kuffar begraben. Es ist ganz ja nicht ein Vater, ein Kafir, sein Kind ist gestorben, er würde ja niemals erlauben, dass sein Kind in ein muslimische Grabstätte begraben wird. Ist ja logisch. Ja? Ja? Und wir sagen, es ist ein Kind der Kuffar. Ja? Hum minhum, der Professor sagt über die Kinder der Kuffar, hum minhum. Sie gehören zu ihnen, das sind eine Mille, eine Umma. Ja? Aber Yawm al-Qiyamah steht Entscheidung bei Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Ja? Und mit Allahs Gnade kommen viele dieser Kinder ins Paradies. Ja? Deswegen sagen wir auch über die Kuffar heute, zu dem diese Dauer nicht angekommen ist, ja? Und er als Kafir stirbt, ja? Was wird mit ihm passieren? Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn Yawm al-Qiyamah prüfen. Ja? Aber derjenige, bis zu dem diese Dauer gekommen ist, und er sie nicht akzeptiert, ja, er wird Wallahi in Jahannam brennen. Das sollte man so sagen. Wenn die Kuffar das sagen dürfen, ja, wenn ein Kind stirbt, es wurde nicht getauft, dann kommt es ins Höllenfeuer. Ja, das ist die offizielle Version aller christlichen Sekten. Hasbunallah, ganz besonders die Katholiken. Al-Muhim. Wo sind wir stehen geblieben, Barakallahu fikum, dass wir inshallah ta'ala noch das fertig machen mit Allahs Tabaraka ta'ala Erlaubnis. Aywa. Dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu, fa'atu dara'ibakum fi ayami salafikum waj'aluha nawafila bayna aydikum. Deswegen, gibt fi sabilillah aus. Ja? Wie? Auf Art und Weise, wie das eure Vorgänger gemacht haben. Gibt fi sabilillah aus. Und lasst dieses, was ihr ausgibt, ja? Lass es als Nafila sein. Was ist Nafila in diesem Fall? Ja? Nafila kann man in der arabischen Sprache auch als Beute, ja? Oder Schatz übersetzen. Kriegsbeute, Ghanima. Nehmen wir an, du tust jetzt eine freiwillige Tat für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und Yawm al-Qiyamah, sie wartet auf dich. Ja? Und füllt Lücken in deinen guten Taten oder in deinen Taten allgemein. Füllt Lücken, ja, du sagst Subhanallah. Ja? Verstehst du mich, Barakallah? Habt ihr das verstanden, also diese Sache? Ja? Waj'aluha nawafila bayna aydikum. Und lasst es als Nafila sein für euch. So eine Art Sicherheit für Yawm al-Qiyamah. Gibt aus fi sabilillah. Das Ausgeben fi sabilillah. Es gibt, was wajib ist, wie zum Beispiel Zakah. Ja? Zakah ist wajib. Abu Bakr radiallahu anhu selbst sagt, Wallahi, la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakah. Ich werde Wallahi Krieg machen. Krieg führen gegen denjenigen, der zwischen Gebet und Zakah einen Unterschied macht. Ja, ich will beten, aber Zakah zahle ich nicht. Ja? Ihr zahlt. Von Abu Bakr und der Sahaba und des islamischen Staates ging so etwas nicht. Ja? Eine Gruppe von Muslimen haben gesagt, wir werden Zakah zahlen, wir werden das Gebet verrichten natürlich, aber Zakah zahlen wir nicht. Wir werden auch im Ramadan fasten und Hajj machen, aber Zakah zahlen wir nicht, weil Zakah müssten wir nur zahlen dem Propheten, als er gelebt hat, alayhi salatu wassalam. Aber nicht Abu Bakr. Abu Bakr hat sofort die ganzen Soldaten, Mujahidin mobilisiert. Angriff auf die Murtadin, hat sie zu Murtadin erklärt. Abtrünnige vom Islam. Hat gesagt, Wallahi, leuqatilanna. Ich werde sicher mit Allahs Hilfe, und er schwört bei Allah, ich werde die bekämpfen, die Unterschied machen zwischen Zakah und Salah. Ja? Deswegen, es gibt Ausgeben fi sabilillah, was wajib ist. Und es gibt was Ausgeben fi sabilillah, was nicht wajib ist. Jetzt ist es Sadaqat, barakallahu fikum. Aywa. تستوفوا سلفكم هنا فقركم وحاجتكم. Ihr auf diese Art und Weise werdet ihr genauso handeln wie eure Vorbilder oder die vor euch gelebt haben. Auf welche Art und Weise? Die Sahaba haben gespendet, egal ob sie im Wohlstand waren oder sie haben selbst gebraucht. So waren die Sahaba. Die haben dem Bruder Vorsprung gegeben. Auch wenn sie selbst in sehr großer Not waren, subhanallah. So waren die Sahaba. Und wir, ich kann mir nicht vorstellen, dass es unter uns Leute gibt, die in Not sind. Wie zum Beispiel damals Abu Huraira, radiallahu anhu, der nichts zu essen hatte. Nein, alhamdulillah, uns geht es gut. Alhamdulillah. Alhamdulillah, so wie es sich gebührt, tabarak wa ta'ala, dass man dankt, azza wa jal. Und ich habe den Brüdern, ihr kennt sicher die Überlieferung von den Sahaba, Ridwanullahi alayhim, die sagten, den Shukr, die Dankbarkeit, dass du Allah dankst für das, was er dir gegeben hat, das haben wir damals Al-Hafidha genannt. Hafidha, die bewahrt, die beschützt. Was bedeutet das? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas gegeben hat, was du magst, was du gerne hast, dann dank Allah subhanahu wa ta'ala dafür. Und du wirst es niemals verlieren. Du hast jetzt, keine Ahnung, was haben wir erwähnt, Gesundheit oder Ilm oder eine gute Frau. Wenn deine Frau stirbt, dann hast du nicht genug Schukr gemacht. Allahu musta'an. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu, nachdem, also diese ganze Einführung, sagt, ثم تفكروا عباد الله في من كان قبلكم أين كانوا الأمس وأين هم اليوم. Und denkt über die, die vor euch gelebt haben, frühere Völker. Wo waren sie gestern und wo sind sie jetzt? Ja? Könnt ihr euch vorstellen? Sagen wir mal in 100 Jahren. In 100 Jahren. Oder besser gesagt, nur in 100 Jahren. Nur in 100 Jahren wird keiner leben, den du kennst. Ja? Keiner wird lebendig sein, den du kennst. In 100 Jahren. Allahu alem. Diese ganzen Leute auf den Straßen, ja, und diese Leute, die du kennst oder im Fernsehen gehen, in 100 Jahren wird keiner von ihnen leben. Allahu A'la. Ja. Und wie Omar radiallahu anhu sagt, wir hören immer, ja, der ist gestorben, der ist tot. Ja. Eines Tages wird man sagen, ja, Omar ist tot. Ja. Aywa, Mohammed. Da, wir haben viele Mohammed, Alhamdulillah, Tabarakallah, haben wir in unserer Jama'a. Ja. Wir hören, der ist tot. Der ist, eines Tages wird man sagen, Mohammed ist gestorben. Hast du schon gehört? Das Neueste? Mohammed ist tot. Morgen ist Janaza. Ja? Wallahi, das wird bei jedem von uns. Inshallah ta'ala, ohne Janaza mit Allah salam. Ohne Janaza, bi aunillahi tabarak wa ta'ala und seiner Gnade. Ja? Ohne Janaza, inshallah ta'ala. Aywa. Denkt über die, sagt Abu Bakr, und erinnert euch an die, die vor euch gelebt haben. Wo waren sie? Ja, gestern und wo sind sie heute? Ein al-Muluk alladhina kanu atharu al-arda wa ammaruha. Wo sind die Könige und die Herrscher? Ja? Die Welt beherrscht haben. Ja? Die haben die Welt beherrscht und haben sie aufgebaut. Ja? Wo sind diese Leute? Ja? Es gibt diese alten Bauten, keine Ahnung, diese ganzen Säulen von den Griechen und Römern und was weiß ich und so weiter. Wo sind diese ganzen Herrscher, gewaltigen Herrscher? Ja, wo ist dieser schwule Alexander Makedonski? Wo ist er? Ja, wo ist Genghis Khan? Wo sind die alle, diese Völker, die früher gelebt haben? Ja, Subhanallah. Qad nasu wa nusiya dhikruhum. Sie sind in Vergessenheit geraten. Sie sind vergessen. Allahs. Ja. Gibt es irgendwas Relevantes, das wir jetzt besprechen über die früheren Völker? Nix, wallah. Verloren gegangen. Allahs. Ja? Aber wen erwähnt man immer wieder, ja? Mit Ehre? Wen? Die Propheten Gottes, ja? Die Propheten Gottes und ihre Völker und ihre Anhänger, ja? Zum Beispiel, wenn man bei den Muslimen Jesus sagt, ja? Was bedeutet das bei den Muslimen Jesus, ja? Was bedeutet Isa alaihissalam Jesus, was bedeutet das bei den Muslimen? Ich meine, was erfinden die Muslime? Wallahi, die erfinden was? Liebe und Respekt und Stolz. Ja? Jesus wird inshallah ta'ala in der Armee von Mehdi stehen. Ja? Mit seinem Schwert wird er was? Dajjal töten. Oder mit seinem Speer wird er ihn aufspießen. Ja? Und er wird in den Sufuf. Ja? Das einer der Muezzin wird sagen, Qad qamat is-salatu, Qad qamat is-salah. Und die werden zu Jesus sagen, Yalla, wird er nach vorne sagen, nein. Ja, er wird hinten in den Reihen beten. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Solche Leute haben es verdient, dass man sie immer erwähnt mit Respekt und mit Liebe. Ja? Aber nicht Genghis Khan und Alexander Makedonski oder was weiß ich, irgendein anderer Schwachkopf. Allahu mustan. Fahumul yawm kala shay, sagt Abu Bakr. Die sind heute wie nichts. Nichts wert, gar nichts. Haben sie irgendwas hinterlassen? Ja, dieser Alexander Makedonski und der Genghis Khan etwas hinter sich gelassen? Irgendwas Besonderes? Ja, nix, wallah. Nur Kufr und Schirk. Aber die Sahaba, ja, was haben die? Sahaba haben uns ihre, Alhamdulillah, Mawa'id al-Sahaba. Ja, die Sunna des Propheten, alayhi salatu wassalam. Deine Qudwa, deine Uswa. Uswatun Hasana. Die besten Vorbilder, die ein Mensch haben kann. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieser Menhaj und diese Religion und dass die Sahaba, dass sie diese Umma führen oder dass sie die Kuduat der Muslime sind oder der Menschheit sind. Diese Idee, oder was heißt die Idee, diese Aqidah verbreitet sich auf der ganzen Welt. Ja? Suche irgendeinen Muslim auf der ganzen, irgendeinen Mu'min. Ja? Frag ihn, wer sind deine Vorbilder? Wer willst du sein? Ja? Er wird nur Sahaba erwähnen. Keinen Hodja, keinen Alim, keinen Imam, keinen. Er wird nur Sahaba erwähnen. Und dann kommen die Imame und die Ulema der Sunna. Ja? Aber ein Jahil, was ist dein Vorbild? Ja, wen wird er schon erwähnen? Ja? Ja? Maradona. Armando Diego. Dieser Koksnase. Shabab, unsere Zeit ist um. Wir müssen aufhören, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.